Abschnitt 14 von Brennende Erde von Erich Mühsam. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Vermächtnis, Juni 1914. Ich kann nicht wissen, wie viele noch mir atmende Tage gegeben sind und kann nicht raten, wie lange noch ich Lust an den Stunden des Lebens find. Vielleicht ruft bald die Posaune schon den Kämpfer und Sänger aus Streit und Zeit, und wägende Prediger halten schon das Urteil der Nachfahren strenge bereit. So helfe zu rechtem Vollbringen mir ein Namenloses aus Not und Haft, mein Werk zu schaffen, so helfe mir der fremden, unfassbaren Gottheit Kraft. Wenn mir zu währendem Denkmal dann mein Lied auf den Lippen der Jugend lacht, ein seliger Mensch will ich sterben dann, im Tode zu bleibendem Sein erwacht. Ende von Abschnitt 14.